So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreter der Medien und liebe Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne bisher Platz genommen haben, begrüße Sie herzlich zu einer spontanen, ja, außergewöhnlichen kurzen Pressekonferenz, da unser Tag heute völlig anders verlaufen ist, als wir das zum Teil gestern auch gedacht haben. Ich will Ihnen kurz schildern, was passiert ist. Wir hatten uns also für heute vorgenommen, die Befragung von 4 Zeugen. Wir hatten aus der Montagssitzung, wo wir eine nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses im Anschluss an die Abgeordnetenrunde hatten, noch 3 Beweisanträge mitgenommen, die wir auch beschlossen haben. Insofern lief Teil 1 so wie geplant. Dann kam das Problem, dass wir bis gestern davon ausgehen mussten, dass einer unserer geladenen Zeugen hier nicht erscheinen wird. Und wir deshalb unseren ganzen Zeitplan entweder komplett umschmeißen müssen oder, was dann schon fast Konsens war, die Sitzung zu verschieben auf einen noch festzulegenden Termin. Es hat sich dann gezeigt, dass der Zeuge, um den es ging, einer Zwangsvorlage zuvor gekommen ist und hier heute erschienen ist. Das hat zu einem zeitlichen Verzug geführt und zu der Entscheidung, dass wir nur 2 Zeugen heute anhören werden. Die zweite Befragung läuft im Moment. Wir sind jetzt nur kurz raus. Unten ist die Sitzung unterbrochen und wird anschließend fortgesetzt. Ich bitte also Sie deshalb um Entschuldigung, dass alles, was heute so langfristig geplant war, so nicht stattfindet. Ich habe vorhin mit Herrn Nassive gesprochen. Er hatte den Wunsch, dass wir diese kleine Pressekonferenz jetzt um 15 Uhr machen, so wie wir es avisiert hatten. Uns wäre es natürlich lieber gewesen, erst im Anschluss an die zweite Befragungsrunde. Aber ich kann nicht sagen, wie lange das noch dauert. Und wir wollten Ihnen nicht zumuten, jetzt noch 2 Stunden zu warten. Also insofern sehen Sie es bitte als Entgegenkommen des Ausschusses. Soweit meine kleine Vorrede. Ich weiß nicht, ob es noch ein Statement links oder rechts gibt. Sonst beginnen Sie zu fragen. Ja, ich bitte, ich habe das jetzt nicht mehr. Bitte. Die Kollegen vom Fernsehen, aber auch vom Hörfunk haben keinen Ton. Kann man das noch auf die Schnelle irgendwie beheben oder ist das? Also das Mikro hier funktioniert, aber hinten. Kommt nicht raus. Ist egal, ich brauche es nachher. Ich bin so ein Kuranda. Ja? Naja, ich weiß nicht. Ich habe doch trotzdem vor mit der Angst. Kann jemand helfen hinten? Die technisch versierten Vertreter unserer Medien, also ich bin halt mal vorne. Es ist ein bekanntes Problem in dem Raum hier leider. Also, ja, es tut mir leid, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, ob wir eventuell in den PK-Raum gehen. Das schaffen wir zeitlich jetzt alles nicht. Da unten wird auf uns gewartet und ich habe versprochen, dass wir so schnell wie möglich auch wieder unten sind, damit wir fortsetzen können. Das muss man dann bilateral vielleicht im Anschluss machen. Herr Lassine. Im Vorfeld der Sitzung war ja das Thema Bruno Küpper diskutiert worden. Wie ist jetzt der Stand? Darf Herr Küpper weiter an den Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses teilnehmen oder nicht? Also Herr Küpper wird auf eigenen Wunsch an den Sitzungen nicht mehr teilnehmen, und zwar an den Sitzungen zum Thema Nabel. Das ergibt sich daraus, dass es also einen Brief gab von 2 Ausschussmitgliedern an den Innenminister mit der Bitte um Überprüfung, ob Herr Küpper eventuell bei diesem Komplex als Zeuge in Frage kommt. Er selbst hat uns heute darum gebeten, dass er an diesen Sitzungen nicht mehr teilnehmen wird, was nicht bedeutet, dass er als Koordinator der Landesregierung mit dem Ausschuss jetzt irgendwie ausgetauscht wird. Es betrifft nur diesen Komplex nationale Bewegung. Bitte. Heißt das denn, dass er als Zeuge geladen wird dann zu diesem Komplex? Oder? Das ist steht bis heute nicht fest. Das wird eine Entscheidung sein, ob es Beweisanträge gibt und ob es eventuell einen Beweisantrag gibt, ihn als Zeugen zu laden. Das wissen wir im Moment nicht. Ich würde dazu noch was sagen. Herr Dr. Regmann, bitte. Also der Brief, der ja verfasst wurde von Frau Nonnemacher und von mir, dient letztlich dem, dass wir uns die Möglichkeit offen halten wollen, Herrn Küpper als Zeugen zu laden. Er war ja in verschiedenen Funktionen in dem entsprechenden Zeitraum, unter anderem Inspekteur auch der Polizei. Wenn jemand schon an den anderen Zeugenvernehmungen selbst dabei ist, dann ist es schwierig, ihn noch unvoreingenommen als Zeugen zu vernehmen. Um uns also die Möglichkeit zu eröffnen, ihn auch noch als Zeugen zu laden, haben wir darum gebeten in dem Schreiben, ihn, dass er in dem komplexen Habe nicht mehr an den Sitzungsuntersuchungsausschusses teilnimmt. Wir haben auf unseren Brief bis zum heutigen Tage keine Antwort erhalten, auch auf unsere auch auf Nachfrage hin bis zum heutigen Tage nicht aus dem Innenministerium. Und letztlich bin ich deshalb froh, dass heute der Ausschuss einstimmig beschlossen hat, für den Zeitraum des Komplexes in Habe die Genehmigung zu widerrufen, dass Herr Küpper an den Sitzungen teilnehmen darf. Kurze Nachfrage. Halten Sie es denn für glücklich, dass Herr Küpper weiterhin Koordinator im Innenministerium ist, wenn Sie sagen, die Sitzungen könnten seine Aussagefähigkeit beeinflussen? Wenn er im Ministerium sitzt und die Protokolle kriegt und die Unterlagen kriegt, dann ist er doch mindestens genauso gebrieft, wie wenn er hier persönlich anwesend wäre. Also aus meiner Sicht als Ausschussvorsitzender spricht nichts dagegen, dass Herr Küpper diese Funktion außer dem Komplex nationaler Bewegung auch weiter nachkommt. Also es ist so, dass wir diese Frage ziemlich zum Anfang des Untersuchungsausschusses schon erörtert haben, denn es betrifft ja nicht nur Herrn Küpper, sondern möglicherweise auch noch mehr Mitarbeiter auch im Innenministerium, dass sie also dienstlich mit bestimmten Teilkomplexen des Untersuchungsausschussthemas zu tun hatten. Und nun ist seitens des Innenministeriums versichert worden, dass dort durch geeignete Maßnahmen sichergestellt wird, dass jene, die als Zeugen in Betracht kommen, mit den Informationen, die wir im Untersuchungsausschuss zu den betreffenden Komplexen sammeln, nicht in Berührung gelangen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass sichergestellt wird, dass Herr Küpper mit den Protokollen zum Beispiel jetzt von den heutigen Sitzungen oder den nächsten Nahbesitzungen zu tun haben, nicht in Berührung gelangen wird. Das ist ja heute durch den Beschluss auch formalisiert worden. Herr Fröhlich, wie ist denn der Beschluss gefasst worden? Einstimmig? Haben wir das richtig verstanden? Oder? Also, wir haben das entsprechend beantragt und der Ausschuss hat sich da einstimmig zu entschieden. Ja. Dann nochmal zu Herrn Christian K. Wie kam es denn dazu, dass er doch gekommen ist? Da hätte ich gerne ein bisschen nähere Erläuterung von. Es sah ja also erst so aus, dass er nicht kommt. Zweitens wollte ich fragen, wie Sie das einschätzen, wie es dazu kommen konnte, dass Post zurückkommt, die zugestellt werden konnte. Hat denn das Ausschussbüro nicht die geeigneten Maßnahmen dazu ergriffen, um so einen wichtigen Zeugen zu erreichen? Möglicherweise war er auch gar nicht wichtig, da hätte ich gerne eine Einschätzung dazu. Also auf die Ladung ist nicht reagiert worden, aus welchem Grunde kann ich nicht sagen. Das müsste man nochmal nachverfolgen. Es gab eine zweite Aufforderung an ihn, der ist er insofern ja auf die letzte Minute nachgekommen, dass er sich gemeldet hat und auch seine Bereitschaft erklärt hat, hier auszusagen. Wir haben gesagt, also unter uns abgesprochen, dass wir in zukünftigen Fällen wahrscheinlich Amtshilfe der Polizei in Anspruch nehmen werden, damit diese Ladungen direkt in die Hand des Betroffenen übergeben werden, weil ganz offensichtlich der Weg, den wir hier gewählt hatten, nicht der optimale war. Sie haben einfach nur die Post gewählt. Ja, es ist also per Einschreiben eine Ladung rausgegangen, die aber keine Berücksichtigung gefunden hat. Und wie hat die zweite Aufforderung stattgefunden? Schriftlich. Und die hat ihn dann erreicht? Ja. Also per Mail oder ich habe das Russisch nicht verstanden. Können Sie das Mikrofon bitte nutzen? Ich gucke gerade Herrn Welfens an, den Leiter der Geschäftsstelle. Haben Sie dann per E-Mail versucht, oder? Nein, wir haben es nicht per E-Mail versucht. Wir haben, das kann ich Ihnen mitteilen, wir lassen vorher die Adressen immer von Polizeikräften überprüfen, ob die Person wirklich noch vor Ort sich aufhält. Also wir haben ja Meldeadressen, wir können ja irgendwo eine Meldeabfrage machen über die Polizei und da schickt mir jemand raus, der schaut, ob der Name der Person noch am Klingelschild steht. Es kann immer passieren, dass einer in Urlaub ist oder nicht reagiert auf die Ladung. Das ist aber völlig normal in jedem Prozess. Zunächst der Kollege Hin. Da wäre auch wichtig zu wissen, vielleicht wann wurden Ladung 1 und 2 rausgeschickt, dass wir noch nicht sagen können, ob das zweite ist. Also, wer wird denn erzählen, wen hat gehört gerade und wann sollen die anderen Zeugen, die heute nicht gehört werden, gehört werden? Also zu Teil 1 bitte ich zu Teil 1 bitte ich also Herrn Welpes etwas zu sagen. Zu Teil 2 kann ich Ihnen sagen, das steht noch nicht fest. Wir müssen also jetzt unsere weitere Planung natürlich ummodeln. Wir haben jetzt zwei Zeugen quasi in der Warteschleife, die wir jetzt einordnen müssen in unserer nächsten Sitzung. Es kann auch durchaus sein, sage ich jetzt mal ohne Absprache, dass wir mit einer zusätzlichen Sitzung entweder im September oder im Oktober diesen Zeitverlust wieder aufholen wollen. Das wären der Herr Giebler und der Herr Begesen, oder? Das wären die beiden, die wir heute Nachmittag angehört hätten. Und Herr Welpes. Ja, kurz zur Ladung. Wir haben am 20. Juni haben wir die Ladung rausgeschickt. Und nach ungefähr, wir haben Mitte 24., 25. Juni haben wir die Aussageerlaubnis bekommen für die Person. Und die schicken wir dann, das nehmen wir als Anlass nochmal nachzuhaken, die schicken wir hinterher mit normaler Post und bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Weil eben, es könnte ja immer was geschehen sein, Krankenhaus, Urlaub oder sowas. Danke. Ich glaube, Herr Lassile war als Nächster, dann Herr Fröhlich und dann... Nochmal eine Frage zu der Ladung. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie da ein handelsübliches Einschreiben genommen haben, was, wenn der Postbote niemand an der Tür antrifft, zum Postamt geht, dann da eine Woche wartet, bis es jemand abholt und dann zurückgeschickt wird. Sie haben keine Postzustellungsurkunde gewählt, die man durch den Briefkasten schmeißen kann, und auch kein Einrufeinschreiben, was durch den Briefkasten geschmissen wird. Wir haben einen Einschreibebrief mit Rückschreibung. Ja, Briefkasten. So, weitere Fragen, Herr Fröhlich? Ist denn das, sagen wir mal, das Gerangel, ob der Zeuge überhaupt erscheint, ursächlich dafür, dass die Zeugen Giebler und Begesen nicht gehört werden? Oder gab es weitere Gründe dafür, dass die Zeugeneinvernahme verschoben wurde? Nein, das ist der primäre Grund dafür. Sorgen bereitet uns eine umfangreiche Aktenlieferung aus dem Ministerium, die gestern eingetroffen ist. Insofern ist es einerseits schlecht, dass wir die beiden heute nicht wie geplant anhören können, auf der anderen Seite aber für die Vorbereitung der Anhörung gut, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben. So, erst Herr Redmann, dann Herr Lüttmann. Also ich kann zumindest für meine Fraktion ergänzen, dass für uns der ausschlaggebende Grund war, die beiden weiteren Zeugen heute nicht zu hören, dass die Akten uns maßlos geschwärzt nur vorliegen. Und wir gern die Zeit haben wollen, einerseits zu erreichen, dass uns die Akten in einem weitgehend ungeschwärzten Zustand zur Verfügung gestellt werden und wir dann uns entsprechend auch auf die Zeugenvernahmen auch vorbereiten können. Das wäre mit dem Bestand, der bisher vorliegt, nicht möglich. Ich freue mich auch sehr, dass der Vorsitzende da sich bereit erklärt hat, um noch ein Gespräch zu führen mit dem Ministerium. Und wir zu dem Prozedere auch kommen, dass wir eigentlich auch schon mit dem Minister abgesprochen hatten, also die Regeln ungeschwärzt, ja, nur in besonderen Ausnahmefällen Schwärzung, und dass wir zu diesem Verfahren kommen, das ist jetzt in der Praxis, hat sich da eine Schwärzungspraxis, sagen wir mal, ist da eingerissen, die Arbeit, die produktive Arbeit des Ausschusses erheblich gefährdet. Herr Lüttmann. Ja, ich glaube, es stellt sich auch heraus, das sieht man auch an der Zeit, die wir heute hier sitzen, jetzt gerade erst in dem zweiten Zeugenvernehmung, dass wir wirklich uns mehr Zeit nehmen müssen für die einzelnen Zeuginnen und Zeugen. Das hat sich beim letzten Mal ja schon, als wir hier 11,5 Stunden miteinander gesessen haben, für 4 Zeugen herausgestellt. Insofern glaube ich auch, dass wir weitere Sitzungen anberaumen müssen. Alleine mit dem Komplex der nationalen Bewegung haben wir ja, wenn ich so richtig im Hinterkopf habe, jetzt 6, 7 Zeugen oder Zeuginnen. Vielleicht haben sich heute sogar noch 1 oder 2 weitere ergeben. Das bedeutet also, allein für den Komplex werden wir wahrscheinlich zusätzliche Sitzungen ansetzen müssen, da gehe ich fest von aus, um dann natürlich auch in absehbarer Zeit mal wieder zum Kernkomplex, zu Herrn Piatto, zum NSU-Verbindungen zurückzukehren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ansonsten irgendwann auch in eine gewisse Zeit Verzögerung geraten. Also ich muss sagen, ich habe mich heute Morgen auch nicht in der Lage gesehen, heute, dass wir mit den 4 Zeugen durchkommen, auch aufgrund der Verzögerung, die sich dann aus dem einen Zeugen ergeben hat. Frau Bommelmacher. Also ich würde noch gerne ergänzen, dass es doch einige Verbesserungsbedarfe gibt, in der Hinsicht die Kollegin Redmann schon angesprochen hat. Wir haben heute Morgen in nicht öffentlicher, aber nicht geheimer Sitzung nochmal darüber gesprochen. Sie wissen, wir hatten ein sogenanntes Treptow-Verfahren, das nur die Abgeordneten, nicht die Mitarbeiter drüben in der Verfassungsschutzbehörde 12 Aktenbände einsehen konnten. Wir haben jetzt gesehen, dass letzte Woche noch mal etwa 1000 Blatt geliefert worden sind und es sind jetzt noch mal ca. 2300 Blatt auch geliefert worden mit Datum gestern Nachmittag, die jetzt doch in den Geheimschutzraum geliefert worden sind. Da war eine Vorbereitung natürlich bis heute nicht möglich. Das wurde auch in Rechnung gestellt. Und es gibt weiterhin doch, denke ich, Unmut darüber, die alle Ausschussmitglieder betrifft, dass weiterhin umfängliche Schwärzungen, die wir zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen können, vorgenommen werden. Es gibt Unmut auch darüber, über sehr willkürliche Einstufungspraxen. Wenn wir zum Beispiel nach 5 Wochen einen Antrag stellen, ein bestimmtes Dokument herabzustufen und dann wird das bewilligt und es handelt sich um eine Presseerklärung des Generalstaatsanwaltes aus dem Jahre 2003, dann fragt man sich, nach welchen Kriterien eingestuft wird. Also da sehen wir weiterhin großen Optimierungsbedarf, um die Arbeit dieses Ausschusses wirklich nicht zu behindern. Herr Gabler. Sie wollen. Gut. Ja, dann will ich abschließend, ich möchte die Statements ergänzen mit meinem persönlichen. Ich teile die Kritik der Kollegen unisono in Gänze. Also wir sind mit der Praxis, wie Akten geliefert werden, nicht einverstanden. Ich werde dazu ein Gespräch führen mit der Hausleitung im MIK, denn wir haben ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen zum Thema Schwärzungen und Treptow-Verfahren und dass diese Missverständnisse müssen ausgeräumt werden, damit wir besser weiterarbeiten können. So. Ich glaube, bitte mir immer mal ein bisschen helfen. Sie bitte? Okay, dann fangen wir hier an der Seite an. Bitte ans Mikro. Sonst verstehen Sie es. Ja. Herr Lippmann hat es ja, glaube ich, gesagt, es werden zusätzliche Zeugen jetzt wahrscheinlich noch kommen. Wenn man jetzt mal den Ausschuss insgesamt in den Blick nimmt, nicht nur diesen Komplex nationale Bewegung, kann man eigentlich schon ein bisschen eine Prognose abgeben, wann Sie hier einen Abschlussbericht vorstellen können? Gar nicht. Also kann man gar nicht. Also ich traue mich mal zu antworten, es gibt keine Prognose. Also es ist durchaus möglich, dass wir uns überhoben haben mit dem Auftrag, den wir angenommen haben, und dass wir Schwierigkeiten haben werden, dieses umfängliche Paket, was wir zu bearbeiten haben, in dieser Legislatur abschließend zu bearbeiten. Dann kann es dazu führen, dass es eventuell in der Folge einen erneuten Ausschuss gibt, wie in anderen Bundesländern ja auch schon passiert, oder man eine andere Art und Weise der Aufarbeitung finden muss. Uns wird allmählich bewusst, was wir uns da aufgeladen haben. Und das ist einfach eine Unmenge. Wir sehen es jetzt an der nationalen Bewegung, eigentlich ein Randthema, das uns jetzt schon wochenlang beschäftigt. Herr Dr. Schönenburg dazu. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie der Ausschussvorsitzende. Ich glaube, dass wir 2 Themen abschließend behandeln können. Das ist einmal dieses Narbe-Geflecht, würde ich sagen. Und dann die ganzen Sachen, die mit NSU direkt zu tun haben und mit dem Fall Schimpanski. Und das werden 2 zentrale Themen sein, weil da gibt es so viele Parallelen und Kontinuitätslinien noch hin zu den sächsischen Bananastrukturen, die wir jetzt schon feststellen. Also insofern würde ich auch dem widersprechen, dass Narbe sozusagen ein sekundäres Phänomen ist. Wir haben im Rande von Narbe mittlerweile festgestellt, dass die Zähnegrößen Potsdams, Brandenburgs, Plattenanna Funktionäre ihre direkten Strukturverbindungen haben nach Sachsen und eben zu Jan Werner, zu Leuten, die direkt irgendwas in der Schmiedrio kopiert waren. Und deswegen bin ich da der Meinung, dass wir eine ganze Menge hervorheben, herausarbeiten können und mit diesen 2 Komplexen dann auch wirklich das Wesentliche unter unserem Prüfungsauftrag abdecken. Und wir werden auch an diesen beiden Fällen plastisch sehen können, wo Behördenhandeln sozusagen legal war und legitim war und wo Behördenhandeln ins Versagen abgeleitet und oder abgeglitten ist. Und deswegen bin ich also optimistischer als der Kollege Ruprecht. um mich jetzt nicht als Pessimisten hier stehen zu lassen, ich wollte damit nicht ausdrücken, auch mit dem Thema Narbe, dass das ein Thema ist, das man so nebenbei behandelt. Es wird uns einiges bewusst bei der Behandlung der Themen, dass sie eben doch auch von größerer Bedeutung sind, als man, ich zumindest, zunächst angenommen hat. So, bitte. Ja, bitte. Frau Nonnenmacher sagte ja gerade, es war zwar eine nicht öffentliche, aber keine geheime Sitzung. Vielleicht können Sie uns berichten, was Sie denn Neues erfahren haben heute bei der Zeugenvernehmung. Nein, das ist falsch. Der Vorspann war nicht öffentlich. Die Zeugenvernehmung war geheim. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem, Dinge, die nicht geheim sind, die Sie uns berichten können. Nein, es war eine Befragung, die ausschließlich im geheimen Modus stattgefunden hat und deshalb gibt es dazu keinerlei Aussagen. So, jetzt Herr Fröhlich, Herr Lassiebe. Ich bitte aber dann auch mit Blick auf die Uhr langsam zum Ende der Befragung zu kommen, weil wir haben noch einiges vor. Herr Fröhlich. Nochmal politische Frage. Also der Ausschuss hat vor einem Jahr seine Arbeit aufgenommen und bis zum Frühjahr dieses Jahres war der Ausschuss damit beschäftigt, den Widerstand im MDK zu brechen, dass man sozusagen überhaupt mal anfangen kann zu arbeiten. Akten wurden nicht geliefert. Beschwert, Sie haben ständig verhandeln müssen mit dem MIK. Jetzt haben Sie eigentlich, wollten Sie heute eigentlich, war das die richtige, die dritte Zeugeneinvernahme. Am Anfang hatten wir den GBA und den GESTA, letztes Mal der Vertreter von der Polizei, LKA etc. Und heute soll es zum Verfassungsschutz gehen und zum V-Mann, zu dem Komplex Geheimnisverrat und Narbe. Jetzt beschweren Sie sich wieder, dass offenbar das MIK Sie behindert. Welche politischen Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Wenn Sie ein Gespräch führen mit dem Minister, ist es ja gut und schön. Der Minister saß auch schon hier und hat gesagt, ja, wir sind uns einig, wir werden es mal ein bisschen lockern, wir werden nicht mehr so viel schwärzen, wir geben in die Akten in den Geheimschutzraum geschwärzt. Ich habe den Eindruck, und Sie haben den Eindruck auch vermittelt, dass das alles nur leere Worte waren, das Ministerium Sie weiter behindert. Dazu hätte ich gerne eine politische Einschätzung von Ihnen, die Frage, ob es ausreicht, mit dem Minister zu einem Gespräch zu führen. Zweite Frage an Herrn Schöneburg. Herr Schöneburg, Sie haben gesagt, es gibt strukturelle Verbindungen zwischen der Potsdamer, zwischen den Potsdamer Szenegrößen. Der Herr Menzel ist ja sozusagen der Name, der letztes Mal immer auftauchte, aber nie auf der Durchsuchungsliste war. Und Sie sprachen von strukturellen Verbindungen zu Blatt und Donner in Sachsen und damit möglicherweise auch zum NSU. Das waren aber alles Verfahren, die beim GBA lagen. Heißt es, Sie ziehen eigentlich Ihren Verdachtsbereich größer weg vom Versagen des Verfassungsschutzes in Brandenburg hin zu möglichen Verschulden auf Bundesebene? Also ich glaube, in der festen Überzeugung, aber wir werden natürlich daran weiterarbeiten und werden Beweise dafür liefern müssen. Aber als Arbeitshypothese darf man nicht nur sprechen vom Versagen des Verfassungsschutzes bezüglich des NSU oder bezüglich Rechtsradikalismus in Brandenburg oder Rechtsradikalismus in Deutschland, also gewaltbehafteten Rechtsradikalismus, sondern mein Thema ist es schlimmer gewesen, dass es auch ein Versagen der Polizei gegeben hat, dass es ein Versagen der Justiz gegeben hat. Und dann muss man herausfinden, ob es strukturell bedingt ist oder ob es sozusagen Fahrlässigkeiten sind oder ob es sozusagen Nähe zu ideologische Nähe zu bestimmten Kreisen gewesen sind in den 90er Jahren. Das müssen wir alles aufdecken. Aber dieses nur Fixieren auf den Verfassungsschutz halte ich für völlig verfehlt. Und das haben wir schon am NABU-Komplex gesehen, dass da durchaus die Verantwortlichkeiten geteilt sind. Und die gehen auch bis auf Bundesebene. Zum ersten Teil Ihrer Frage, ich werde das Gespräch mit dem Minister führen und ich glaube, das ist das auf höchster Ebene, was ich machen kann als Ausschussvorsitzender. Ich werde ihn sehr wohl daran erinnern, was er hier in diesem Ausschuss ausgesagt hat. Herr Lassiebe, bitte. Haben Sie den Eindruck, dass der Minister hinreichend Kompetenz und Macht in seinem eigenen Haus hat, um den Verfassungsschutz dazu zu bringen, besser mit ihm zusammenzuarbeiten? Ich habe genau diesen Eindruck. Ich will dazu noch ergänzen, also dass der Minister, als er hier im Ausschuss auch anwesend war, persönlich auf uns durchaus den Eindruck gemacht hat, dass er daran interessiert ist, dass hier der Ausschuss auch zu Ergebnissen kommen kann und er gerade, was so Staatsungspraxis und dergleichen angeht, eine deutlich abweichende Position hatte, von der die einige seiner Mitarbeiter hier zunächst vertreten haben. Insofern sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass nach der Klarstellung durch den Innenminister hier im Ausschuss wir uns jetzt auf eine Praxis verständigt haben, mit der sowohl der Ausschuss gut leben kann, als auch das Innenministerium gut leben kann. Und es ist nun zu erörtern, warum diese Praxis, auf die wir uns verständigt haben, doch nicht gelebt wird, sondern wieder sozusagen in die alten Annahmen zurückgefallen wird seitens des Ministeriums. Und ich muss sagen, ich bin da dem Ausschussvorsitzenden außerordentlich dankbar, dass er persönlich das zugesagt hat, da das Gespräch zu suchen. Das ist sicherlich nicht etwas, was bei Untersuchungsausschüssen alle Tage vorkommt, dass sich so ein Ausschuss auch parteiübergreifend ohne Blick auf Opposition oder Regierung oder Fraktionszugehörigkeit, man sich hier aufgrund des Aufklärungsinteresses an das Ministerium wendet und hier eine sehr deutliche Position zum Ausdruck bringen wird. Und ich bin da, habe die Erwartung und auch die Zuversicht, dass sich dieses sehr deutliche Zeichen auch gehört wird auf der ministeriellen Ebene und dafür Sorge getragen wird, dass man sich auch künftig an die Absprachen hält. Dazu auch noch Herr Dr. Schöneburg und Herr Lüttner. Also ich will es ein bisschen relativieren, was bis jetzt hier gesagt worden ist, oder auch was Sie natürlich da schreiben. Also ich lese ja Ihre Beiträge immer mit großem Interesse. Ich finde auch Sie an der vordersten Front der Aufklärung, gerade bei NSU und Rechtsradikalismus, sehr sozusagen ergiebig. Aber bezüglich dessen, dass der Ausschuss sozusagen unter der Destruktion des Innenministeriums sozusagen arbeitsunfähig geworden ist oder von Anfang an arbeitsunfähig ist, wenn man die These zuspitzt, das ist für wirklich überzogen. Also ich bin selber natürlich sehr not amused gewesen, als wir gestern Abend erst oder gestern Nachmittag, am späten Nachmittag die Akten bekommen haben, die wir brauchten für die heutige Vernehmung. Das ist sozusagen wirklich etwas, was unbestimmt kritisiert werden muss. Und ich habe auch selber den Antrag gestellt, in der Sitzung diese beiden Zeugen für den Nachmittag abzuladen, weil es keinen Sinn macht, dann nur die Hälfte fragen zu können. Aber es ist mitnichten so, dass wir sozusagen arbeitsunfähig sind, aufgrund dessen, dass es hier sozusagen Schwärzungsprobleme gibt und Aktenlieferungsprobleme gibt. Also so groß wird das Problem nicht annehmen. Herr Lüttmann? Ja, ich würde mich dem auch gerne anschließen wollen. Also zum einen ist es richtig, wie Herr Redmann ausgeführt hat, sind wir überfraktionell und insgesamt der Meinung, dass hier bei den Zulieferungen in den Geheimschutzraum nachgebessert werden muss. Aber alle Akten, jetzt auch die, die jetzt noch nachgeliefert werden, waren natürlich im Treptow-Verfahren auch ungeschwärzt für die Abgeordneten einsehbar. Also man muss sagen, das hat ja funktioniert und wir haben auch vieles im Vorhinein lesen können, drüben im Treptow-Verfahren. Was wir dann jetzt hier allerdings natürlich besser auswerten können, weil hier es eben auch nicht nur den Abgeordneten zur Verfügung steht und auch natürlich im Hause sich besser arbeiten lässt. Aber also, dass wir sozusagen arbeitsunfähig sind und auch die ersten Sitzungen waren ja Anhörungen auch von Experten zu Sicherheitsbehörden und so weiter. Und ich muss sagen, also zumindest von meiner Seite waren das durchaus ergiebige Sitzungen und die auch einiges über die entsprechende Zeit uns informiert haben. Und Frau Neumann. Also ich möchte auch als Oppositionspolitikerin dem Eindruck widersprechen, dass der Innenminister das Problem ist. Ich fand seine Darstellung damals, als wir ihn hier gebeten hatten, in den Ausschuss zu kommen, durchaus glaubwürdig und dass er bemüht ist, dem Ausschuss möglichst Hilfestellung zu leisten. Davon gehe ich weiterhin aus. Ich sehe eher Probleme sozusagen in der Abteilung, in einer nicht sehr kohärenten Schwärzungspraxis. Da ist Führung angesagt und ich sehe eher die Probleme bei der Umsetzung des Ministerwillens hinein in die Ausschussrealität. Also dort müsste nachgebessert werden, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dem Innenminister anzulasten ist. Ich hatte im Übrigen vorhin ein Beispiel ja aus dem Zuständigkeitsbereich des NDJ gebracht. Auch dort hat uns der zuständige Minister seine Kooperation und Unterstützung voll zugesagt. Auch da sehe ich es eher als ein Problem des Apparates an, dass eine Pressemitteilung überhaupt eingestuft wird. Das, denke ich, entscheidet auch nicht der Minister persönlich. Und da ist, glaube ich, im Apparat noch Optimierungsbedarf. Wir kommen zur letzten Frage. Der Herr Tschitschupitsch, stellen Sie sich bitte auch mal vor und sagen, für wen Sie arbeiten. Ich, Florian Abreimer, ich arbeite frei, unter anderem habe ich den Bundestagsausschuss NSU betreut für das Parlament Bundestag.de. Ich weiß, Sie können nichts konkret zu den Inhalten der heutigen Sitzung sagen, aber vielleicht auch nochmal, können Sie vielleicht dazu was sagen, welche Fragekomplexe Sie sich bisher widmen konnten und ob Sie jetzt abstrakt gesprochen, ob sich neue Erkenntnisse ergeben haben. Ich kann nur sagen, es war eine intensive Befragung bis jetzt und die setzt sich jetzt gleich noch fort und über Inhalte äußern wir nichts, das eine geheime Sitzung war. Fragekomplexe auch nicht? Nicht. Also nationale Bewegung ist die Überschrift. Mehr nicht. Ich danke für Ihr Interesse. Bitte sehen Sie es uns nach, dass wir jetzt in den Keller uns entfernen und weitermachen. Dankeschön.